Otto der Zweite, 973 bis 983, der Erbe des Löwen, ist erst 18 Jahre alt. Jedoch ihn beseelt der Wille, es dem Vater gleich zu tun. Er ist fein gebildet, aber ein tapferer Krieger und ein energischer König. Seine Tatkraft zeigt er sogleich. Als der Herzog Burchard von Schwaben stirbt, möchte die Witwe Hartwig im Bunde mit ihrer Mutter Judith das Herzogtum ihrem Bruder Heinrich von Bayern zuwenden. Der Kaiser aber verleiht es Otto, dem Sohne seines toten Stiefbruders, obwohl er und Ludolf sich einmal im Wege gestanden. Es bleibt eine Tat, die ihn adelt, auch wenn er damit ein Vermächtnis des Vaters erfüllt hätte. Aber in Bayern erhebt sich ein Sturm. Die zarten Frauenfinger der Hartwig haben im Nu die Verschwörung zusammengeknüpft, die sich auch der Hilfe des Böhmen- und Polenherzogs versichert. Wenn der Kaiser nicht rasch zugreift, wird im Süden ein gefährliches Feuer auflodern. Aber der Sohn des Löwen zaudert nicht lange. Rasch ist er zur Stelle und es wird Gericht gehalten. Jutta muss ins Kloster und Frau Hartwig findet Zeit, auf dem einsamen Hohentwiel den Vergil zu lesen. Der intrigante Bischof Abraham von Freising, die Seele der Verschwörung, muss ins Kloster Corvey. Der junge Bayernherzog kommt nach Ingelheim. Und so wie der Kaiser ein bisschen freie Hand hat, eilt er gegen den Dänenkönig, der inzwischen eingefallen ist, dringt bis zum Danewirk vor und zwingt ihn zum Frieden. Dann züchtigt er den Böhmen für seine Treulosigkeit. Indessen aber entweicht Heinrich aus Ingelheim. Der bayerische Adel erhebt sich zum Teil für den Zurückgekehrten. Aber Berthold und Luitpold von Babenberg, wie auch der neue Herzog von Schwaben, sind treu. Der Aufstand bricht bald zusammen, der Unruhestifter flüchtet zu Boleslaw. Aber schon sind Kaiser und Herzog Otto 977 im Lande des treulosen Vasallen und erzwingen seine Huldigung. Als sich Heinrich nochmals erhebt, wird er weit weg nach Utrecht entfernt, Bayern aber wird zerschlagen. Von diesem mächtigsten aller deutschen Herzogtümer werden die Mark Verona und das Herzogtum Kärnten abgetrennt und an Otto, den Sohn Konrads des Roten, gegeben. Berthold von Babenberg erhält den bayerischen Nordgau, sein Bruder Luitpold wird 976 mit der Ostmark belehnt. In Niederlothringen hat sich zugunsten der Franzosen eine Verschwörung gebildet. Otto belehnt nun den Bruder des Königs von Frankreich, dessen erbittertsten Gegner, mit dem Lande. Mitten im Frieden überfällt daraufhin der Franzose den eben in Aachen weilenden Kaiser 978. Mit Mühe entronnen, bietet Otto eilig den Heerbann auf und rückt geradewegs auf Paris los. Wohl muss das deutsche Heer, ohne die Stadt nehmen zu können, zurück, aber der Franzose leistet auf Lothringen nunmehr Verzicht. Dann geht der Kaiser nach Italien. Das Schicksal gönnt ihm keine Zeit. Es geht wieder wüst im Süden zu, der römische Adel terrorisiert den Papst und dieser muss aus Rom flüchten. In Ravenna steht er vor dem Kaiser. Ohne Mühe macht Otto Ordnung. Aber nicht damit zufrieden treibt es ihn weiter, Unteritalien zu erobern. Theophano ist bei ihm und mag ihn gedrängt haben, sich ihr Erbteil zu holen. Das heißt aber Krieg. Und zwar Krieg mit den Griechen und mit den Sarazenen, die von Sizilien aus in Unteritalien mächtig geworden sind. Noch vor dem Kampfe stirbt leider der alte Veteran und Vorkämpfer aus der Zeit seines Vaters, Pandulf der Eisenkopf. Aber sein Sohn, der jüngere Pandulf, steht gleichfalls zum Kaiser. Otto greift energisch zu. Er wird rascher fertig als der Löwe. 981 huldigen Neapel, Amalfi und Salerno, 982 fallen Bari und Tarent. Bei Capo Colonne siegt er über seine arabischen Gegner, der sizilianische Emir Abdulkasem fällt. Da unterliegt mitten in der Verfolgung das deutsche Heer einem Stoß aus dem Hinterhalt und wird in der Sonnenglut eines heißen Julitages nahezu aufgerieben. Der Kaiser sprengt sein Ross ins Meer, sich vor den Verfolgern zu retten. Er flüchtet auf ein in der Nähe liegendes griechisches Schiff. Als ihn die Besatzung nach Konstantinopel bringen will, gelingt es ihnen, sie zu überreden, erst sein Hauptquartier Rossano aufzusuchen, da er seine Gemahlin und seine Schätze mitnehmen wolle. Hier kann er mit dem Bischof Dietrich von Metz in Verbindung treten, der wirklich beladene Saumtiere zum Ufer sendet, den von Otto begonnenen Trug geschickt weiterspinnend. Die Schiffsbesatzung blickt auf die nahende Beute, der Kaiser aber springt in das Meer und gelangt so, ein kühner Schwimmer, an den rettenden Strand. Und zu dem prächtigen Schneid fügt der klügste Überlegung, die Niederlage auszugleichen. An Verzicht denkt er nicht. Für die deutschen und italienischen Angelegenheiten wird ein großer Reichstag nach Verona berufen. Auch die beiden Kaiserinnen Adelheid und Theophano und die Schwester Ottos, die Äbtissin von Gandersheim, nehmen teil. Ein Beweis, wie ernst man für Reich und Herrscherhaus die Lage ansah. Die Frage der Nachfolge muss bei so vielen Warnungen des Schicksals geregelt werden, ehe der Kaiser noch einmal die Würfel um Süditalien rollen lässt. Erzbischof Willigis von Mainz führt den kleinen Otto, des Kaisers erst dreijähriges Söhnlein, nach Deutschland zurück, damit es in Aachen gekrönt werde. Der Feldzug gegen die vereinigten Feinde aber soll bis zur Einnahme Siziliens durchgefochten werden. Otto macht sich gleich nach Verona daran, Venedig zu unterwerfen, um sich der Flotte der Inselstadt für den Krieg zu versichern. So steht er wieder gefestigt da. Aber neues Unheil bricht über den Hochbegabten herein. Zunächst stirbt sein treuer Neffe Otto, dem die Hut von Schwaben und Bayern anvertraut ist. Nun kommt der unverlässliche Zänker wieder nach Bayern zurück und in Schwaben erscheint der Franke Konrad. Der Kaiser hat wohl schwer um seine Entschlüsse ringen müssen. Da ereilt ihn eine wahre Unglücksnachricht. Die Nordostfront seines Reiches ist zusammengestürzt. Dänen und Slawen sind auf die Nachricht aus Unteritalien aufgestanden und Deutschtum und Christianisierung haben eine fürchterliche Niederlage erlitten. Hamburg zerstört, Havelberg zerstört, Brandenburg zerstört. Die Tschechen plündern Zeitz. Magdeburg wird nur durch einen Sieg des Erzbischofs Gisil her bei Belkesheim gehalten. Die Tragödie im Heldenlaufe Ottos beginnt. Er hält an seiner Unternehmung im Süden fest. Der Feldzug ist beschlossen, er soll abrollen. Gewiss ein ganzer Entschluss, der zeigt, aus welch hartem Holze der Erbe des Löwen geschnitzt ist. Aber der Entschluss ist verfehlt. Der Kaiser musste bei Inkaufnahme des Verlustes an Ansehen in Italien nach dem Norden, um die Rebellen zu züchtigen. Je länger er dort bleibt, desto besser für sein Haus und für sein Reich. Der Feldzug im Süden konnte immer noch erneuert werden, wenn man ihn dann noch wollte. Vielleicht war auch das Bündnis zwischen Griechen und Arabern dann entzwei. Alles hätte Otto nach dem Norden weisen müssen. Aber der Kaiser will erst den Süden bewältigen. Italien ist für ihn kein Nebenland mehr, sondern gleichwertiger Reichsteil. Die Unglücksbotschaft trifft in Rom, wo er den Feldzug vorzubereiten weilt, einen bereits Kranken. Um rasch die Gesundheit, an der jetzt alles gelegen ist, wieder zu erlangen, soll er zu viel und schnell von dem verordneten Heiltrank genommen haben. Er stirbt am 7. Dezember 983. Wie schwer mag dieser Kaiser gestorben sein? Die Nachfolge ist gesichert, aber welch eine Nachfolge? Ein Kind auf dem Throne in diesem Augenblick. Wie erst, wenn der Kaiser an den unruhigen Heinrich den Zänker in Utrecht dachte, der sicher mit der größten Spannung den Ereignissen folgte. Und doch hat Ehre für den alten Kaiser, aber auch Ehre für den 28-jährig verstorbenen Otto II., das Reich der Vormundschaft standgehalten und die Regierung eines Herrschers überdauert, dessen Weltfremdheit das denkbar größte Maß erreichte.